Erster David versammelte alle Anführer Israels, die Beamten der Stämme und die Kommandanten der Armee in Jerusalem, damit er ihnen wichtige Anweisungen geben konnte. Zweiter David stand von seinem Platz auf und sagte, hört mir zu, meine Brüder, denn ich wollte einen festen Ort für die Bundeslade Gottes bauen. 3. Gott sagte jedoch zu David, dass er den Tempel nicht bauen dürfe, weil er ein Krieger sei und zu viel Blut vergossen habe. Vierter, obwohl David viele Verwandte hatte, wählte Gott ihn aus, damit er für immer der König über ganz Israel sein sollte. Fünfter, unter den vielen Söhnen, die Gott David geschenkt hatte, wählte er Salomo aus, damit dieser auf dem Thron des Reiches Gottes sitzen sollte. Sechster, Gott versprach David, dass Salomo den Tempel und die Vorhöfe bauen würde, weil er ihn als seinen Sohn angenommen hatte. Siebter, Gott wollte Salomos Herrschaft für immer festigen, falls dieser den Geboten und Gesetzen weiterhin so treu folgen würde wie bisher. Achter, David forderte das Volk vor Gott dazu auf, alle Gebote des Herrn sorgfältig zu beachten, damit sie das gute Land behalten können. Neunter, er ermahnte Salomo, Gott von ganzem Herzen zu dienen, weil der Herr alle Gedanken und Absichten der Menschen genau kennt. Zehnter, David sagte zu Salomo, dass er nun mutig sein müsse, weil Gott ihn persönlich für den Bau des Heiligtums ausgewählt habe. Elfter, danach übergab David seinem Sohn die genauen Baupläne für die verschiedenen Räume des Tempels, die Schatzkammern und den Ort für die Bundeslade. Zwölfter, er gab ihm auch die Pläne für die Vorhöfe und alle umliegenden Gebäude, in denen die Vorräte und die heiligen Geschenke gelagert werden sollten. 13. David erklärte ihm die Aufgaben der Priester und Leviten sowie die Organisation des gesamten Dienstes im Tempel des Herrn. 14. Er gab ihm genau an, wie viel Gold und Silber für die Herstellung der verschiedenen Geräte im Tempel verwendet werden sollte. 15. David legte auch das Gewicht für die goldenen und silbernen Leuchter fest, damit jedes Licht passend für seinen Zweck angefertigt werden konnte. 16. Er bestimmte die Menge an Gold für die Tische der Schaubrote und das Silber für die anderen Tische, die im Tempel stehen sollten. 17. Auch für die Gabeln, Schalen und Kannen aus reinem Gold sowie für die silbernen Becher gab er die genauen Mengen an. 18. Er übergab das Gold für den Räucheraltar und beschrieb das Modell des Wagens mit den goldenen Engeln, die ihre Flügel ausbreiteten. 19. David erklärte, dass Gott ihm all diese Pläne schriftlich gegeben hatte, damit er genau wusste, wie die Arbeiten ausgeführt werden sollten. 20. David ermutigte Salomo, stark zu sein und mit der Arbeit zu beginnen, weil Gott ihn niemals im Stich lassen würde. 21. Schließlich wies er darauf hin, dass die Priester, die Handwerker und das ganze Volk bereit stünden, um Salomo bei jedem Schritt zu unterstützen.